Deutschlandfunk. Nachtradio. Und das heißt heute Soundcheck. Im Studio ist Günther Jansen. In dieser Sendung geht es um einen englischen Produzenten, der in den frühen 60er Jahren ziemlich allein und einzigartig dastand. Nicht nur, weil er unabhängig von den großen Schallplattenfirmen auf eigene Kappe arbeitete, sondern, und das ist viel wichtiger, seine Aufnahmen ganz anders klangen. Und wenn es jetzt bis 3 Uhr also um Joe Meek geht, so hieß dieser Mann, dann wissen Fans und Liebhaber natürlich Bescheid. Andere denken vielleicht schon wieder so ein Name, der mir nichts sagt. Aber selbst wenn sie noch nie etwas von Joe Meek gehört haben, so kennen doch alle mindestens ein Stück, nämlich dieses. Telstar. Ende 1962 war dies die erste Nummer 1 Single einer englischen Gruppe in den USA. Das einzige Mal, dass das einer englischen Band vor den Beatles gelang. Und zwar waren es die Tornados. In England waren sie auch die Backing Band für den Sänger Billy Fury. Geschrieben und produziert hat Telstar Joe Meek, inspiriert durch den ersten Nachrichtensatelliten, den die Vereinigten Staaten im Sommer 62 in den Weltraum geschossen hatten. Weltweit war Telstar ein Hit mit 5 Millionen verkauften Singles, von dessen Meek als Komponist leider nicht viel hatte finanziell, weil ein Rechtsstreit mit einem Franzosen erst nach Meeks Tod zu seinen, also Meeks Gunsten, entschieden wurde. Telstar war damals eine soundtechnische Innovation. Die Raketengeräusche, selbst zusammengebastelt durch Tonbandmanipulation. Das merkwürdig klingende Keyboard, es hieß Klaviolin und war eine Art batteriegetriebenes Kindertasteninstrument. Der scharfe Sound der Gitarren, Telstar war 1962 wirklich ganz weit vorne. Aber natürlich ist nicht alles so erfolgreich geworden, was ich in diesen 2 Stunden spiele. Aber alles ist von Jomeek produziert worden. Und das hört man immer. Hier zum Beispiel Jenny Moss, Please Let It Happen To Me. George Meek wurde am 5. April 1929 in der westenglischen Stadt Newent in der Grafschaft Gloucestershire geboren. Von seiner Großmutter bekam er den Namen Joe. Früh interessierte er sich für alles, was mit Radio und besonders Plattenspieler zu tun hatte. Er war ein Tüftler und Bastler und baute sich seine eigenen technischen Geräte. Die Militärzeit verbrachte er auf einer Radarstation. Wenn man das alles so liest, dann passt das gut zusammen. Immer bewegt er sich an der Schnittstelle zwischen Technik und Tönen. Ab Mitte der 50er Jahre als sogenannter Balance Engineer. Dazu muss man wissen, dass früher ganz anders aufgenommen wurde. Es ging darum, die Live-Performance möglichst gut einzufangen, ohne nachträgliche Korrekturen wie Schnitt oder Overdubs, also zusätzliche Aufnahmen. Und auch für dieses alte Verfahren hatte Meek als angestellter Toningenieur ein glückliches Händchen bzw. gute Ohren. Er wusste, wohin mit den Mikrofonen, dass es einen guten Gesamtklang ergab. Eben bei I Hear a New World war es schon ganz anders. Durch veränderte Bandgeschwindigkeit, hochgepitchte Stimmen, eine andere Welt im neuen eigenen Studio in Nord-London. Ganz anders als noch 5 Jahre früher, als er mit Gary Millers Yellow Road of Texas seinen ersten Hit hatte. Wohlgemerkt Joe Meek nicht als verantwortlicher Produzent, aber immerhin als Toningenieur, der die Stimme und die Instrumente richtig aufnimmt. There's yellow rose in Texas that I am going to see. Nobody else could miss her, not half as much as me. She cried so when I left her, it like it broke my heart. And if I ever find her, we never more will part. She's the sweetest little rosebud that Texas ever knew. Her eyes are bright as diamonds, they sparkle like the dew. You may talk about your Clementine and sing of Rosalie, but the yellow rose in Texas is the only girl for me. Where the Rio Grande is flowing and starry skies are bright, she walks along the river in the quiet summer night. I know that she remembers when we parted long ago. I promised to return and not to leave her so. She's the sweetest little rosebud that Texas ever knew. Her eyes are bright as diamonds, they sparkle like the dew. Give me talk about your Clementine and sing of Rosalie, but the yellow rose of Texas is the only girl for me. My heart is full of woe. We'll do the things together we did so long ago. We'll play the banjo gaily, she loved me like before. And the yellow rose of Texas shall be mine forevermore. She's the sweetest little rosebud that Texas ever knew. Her eyes are bright as diamonds, they sparkle like the dew. You may talk about your Clementine and sing of Rosalie, but the yellow rose Texas is the only girl for me. Do-do-do, do-do-do, do-do-do, do-do-do, do-do-do, do-do-do, do-do-do, do-do-do, do-do-do, do-do-do. I'll meet you at your locker when the school's dismissed. I'll carry your books home if you'll just give me one little do-do-do, do-do-do, do-do-do. Angela Jones, do-do-do, do-do-do, do-do-do. Angela Jones, you know I love you, darling, more than I do life. Someday I'll get a preacher and let him make us men and a do-do-do, do-do-do, do-do-do, do-do-do. Angela Jones, do-do-do, do-do-do. Do-do-do, do-do-do, do-do-do, Angela. Zuerst Gary Miller, The Yellow Rose of Texas, danach Michael Cox, Angela Jones. Das war der erste Hit auf Joe Meeks eigenem Triumph-Plattenlabel 1960. Und eben Kenny Graham and His Satellites, Lullaby, wieder aus seiner Zeit als angestellter Toningenieur. Aber hier konnte er schon mal seine Spuren hinterlassen, was am späteren Joe Meek-Sound noch deutlicher werden sollte. Zum Beispiel Echo, die ganze Atmosphäre oder auch die Stimmen, wie sie klangen. Seinen ersten eigenen Nummer-1-Hit hatte Joe Meek als Produzent im August 1961. Die Opernsängerin mit der Stimme aus dem Jenseits heißt Lissa Gray und sie singt ja sozusagen aus dem Reich der Toten Johnny Remember Me, der Sommerhit in England 61 von John Layton. When the mists are rising and the rain is falling and the wind is blowing cold across the moor, I hear the voice of my darling, the girl I love and lost a year ago. It's hard to believe, I know, but I hear her singing in the sign of the wind blowing in the treetops way above me. Johnny, yes, I'll always remember till the day I die. Johnny, remember me. Well, someday I guess I find myself another little girl to take the place of my true love. But as long as I live, I know I'll hear her singing in the sign of the wind blowing in the treetops way above me. Yes, I'll soldier's throat. Walla Kunta Wai Yakka Kula. The white man took out his bow Nile. While I coped away at Coca-Cola. And with one sharp blow, he took the dog's life. He died at the Battle of Wounded Knee. Chahokee looked at the dog he loved, lying still in a pool of blood. While I coped away at Coca-Cola. He took a hold of the soldier's head. Twisted his neck till the man was dead. He died at the Battle of Wounded Knee. He looked at the dog lying on the ground. While a coat of white Coca-Cola, a pool of red was spreading round. While a coat of white Coca-Cola, he laid down at the dog's side. While a coat of white Coca-Cola, and with a broken heart, Chahokee died. He died at the Manches ist auch heute noch bekannt, zum Beispiel John Layton, Johnny Remember Me, anderes weniger, wie eben Joy and Dave, Chahokee, ein Indianerlied mit Geräuschatmo à la Joy Joe Meek, wie gleich auch bei Till the Following Night, einer Single von Screaming Lord Sutch and the Savages. Damals im England der frühen 60er Jahre eine große Bühnenattraktion mit spektakulären Auftritten als Vampir oder Jack the Ripper. Aber irgendwie schaffte er es nie in die Hitparaden, obwohl die BBC auch dieses Lied im Radio verbot. Und das hilft ja manchmal. Hier aber nicht. Screaming Lord Sutch. The shades are not a-falling, and the moon is shining bright. In the center of the graveyard, in the middle of the night, I get out of my great, a big, a long black coffin till the falling night. I've got two horns on my head and a twinkle in my eye. I got a 2 feet ahead, and it makes the chicks all sigh. When I hit them with my great big club, start a holler and cry. Dance and sing, I scream for me while we pound the floor. And while you shake your hip, the whole jump left. Well, I scream for more while the bats are flying and the cats are sighing. Zombies are dancing and the skeletons prancing. I get into my great big coffin till the falling night. Cats are sighing and the zombies are dancing. and the skeleton Berenson. I get into my great big coffin till the following night. Till the following night. Till the following night. In vielen anderen Soundcheck-Sendungen steht eine Band im Mittelpunkt. Da ergibt sich dann in den 2 Stunden eine Art Gesamtbild. Heute ist das ganz anders. Da schwirren immer neue obskure Band- und Interpretennamen herum. Und zu jeder Gruppe, zu jedem Sänger könnte man eine eigene Geschichte erzählen. Aber es geht ja in erster Linie um Joe Meek und seine Arbeit als unabhängiger Produzent ab 1960 und seinen RGM-Sound. RGM. Robert George Meek, die Initialen seines vollen Namens, seines richtigen Namens, waren als Markenzeichen auf den Singles aufgedruckt. Also nach Screaming Lord Sutch eben Chick Lewis und jetzt Houston Wells and the Marksmen. Beide Male mit demselben Titel, aber es sind unterschiedliche Stücke. North Wind. Send my soul. Holloway Road 304 im Norden Londons hatte nichts gemein mit einem normalen Studio. Es erstreckte sich über mehrere Stockwerke. Aufgenommen wurde in allen Räumen, auch im Badezimmer, ohne Trennscheibe. Also es gab keinen abgeriegelten Kontrollraum mit einer Scheibe. Alles war voll mit merkwürdigem Equipment, das nur Meek alleine bedienen konnte. Er hatte sich eigene Maschinen gebaut, Röhren, Kompressoren, Echogeräte und. Er benutzte aber auch Aschenbecher, Küchenbesteck, alles Mögliche. Alle möglichen Sounds holte er aus allen möglichen Instrumenten und nicht nur Musikinstrumenten heraus. Aber es waren auch richtige kommerzielle Flops darunter unter seinen Produktionen. Seltsamerweise auch dieses Little Baby. Ich habe es auch erst in der Vorbereitung auf diese Sendung gehört und für mich klang das eigentlich wie ein Hit. Es hätte damals ein Hit sein müssen. So höre ich das jetzt jedenfalls. Die Stimme erinnert an Roy Orbison, sie gehört aber zum damals 17-jährigen Mickey Stubbs und seiner Band The Blue Rondos. Little Baby, November 1964. Joe Meek hatte nach dem Riesenerfolg von Telstar auch selbst noch den Text zu einer Vokalversion geschrieben, hatte aber mit Kenny Hollywood, so hieß der Sänger, überhaupt kein Glück gehabt. Auch die Tornados konnten den Erfolg von Telstar nie wiederholen. Nach einigen weiteren Instrumentalstücken und etlichen Umbesetzungen versuchten sie es als Tornados 66, also Tornados 66, noch einmal, auch ohne Erfolg, diesmal gesungen, No More You and Me. Your darling, don't be afraid and run. For soon there's going to come the day when all the world will hear them say. Children of be not afraid, for we come. Auch Jeff Godard landete mit seiner Single Skyman ein Flop. Godard war einer der Hauptstückeschreiber für Meek, zum Beispiel Johnny Remember Me oder gleich Just Like Eddie. Aber als Sänger seiner eigenen Single war das ganz anders. Ich musste beim Hören irgendwie an Fred vom Jupiter denken, bei der einen Stimme. Aber das war nicht Andreas Dora und auch nicht die Marina, sondern Jeff Godard. Der Bassist der Tornados wurde 1942 als Heinz Henry Georg Schwarz in Deutschland geboren. Seit seinem 7. Lebensjahr lebt er in England. Heinz Bird hieß er da. Joe Meek baute ihn als Solokünstler auf, jetzt nur noch als Heinz, und hatte auch einen formidablen Hit, Sommer 63, Just Like Eddie, eine Hommage an Eddie Cochran. Vorher aber noch etwas aus dem Jahr 65, da war es mit der Heinz-Karriere aber auch schon wieder vorbei, Big Fat Spider. Und auf beiden Stücken spielt Ritchie Blackmore Gitarre, genau der von Deep Purple, aber Smoke on the Water war noch ein bisschen hin. Big fat spider gonna trap me a fly.